Es ist kurz nach 19 Uhr und Sie hören wie immer für 57 Minuten Kulturimpuls Grundeinkommen mit dem Thema das BGE in einer 11-Klass-Jahresarbeit. Im Studio sind Antje Buse. Hallo, grüß euch. Und Sabine Heißner. Hi. In der Technik begleitet uns heute Nelly Böhm. Herzlich willkommen. In Deutschland gibt es ungefähr 220 Waldorfschulen, davon alleine 7 in München. In einer dieser Waldorfschulen in München geht unsere heutige Gesprächspartnerin. Sie hat in ihrer Jahresarbeit das Thema bedingungsloses Grundeinkommen gewählt und wir werden uns mit ihr unterhalten und gleichzeitig in einem Gespräch auseinandersetzen. Am Ende der Sendung, wie immer, bitte halten Sie Zettel und Bleistift bereit zum Mitschreiben, damit wir Ihnen Tipps und Termine nennen können. Kurze Entspannung, bevor es weitergeht mit der Musik von Cinque Quarte. Der Titel ist Here is the 70s. Ja, hallo. Also diese Sendung ist sprichwörtlich in heißen Zeiten entstanden und jetzt ist das Wetter ja ein bisschen im Umschwung zum Glück. Es wird kühler, es kühlt ab. Und zugeschaltet ist uns jetzt die Thekla Streck. Thekla? Thekla. Ah, okay. Das dauert jetzt gerade noch eine Weile. Dann würde ich sagen, sprechen wir halt ein bisschen über diese Jahresarbeit. Und ich glaube, die Antje beginnt einfach mal. Ja, die Thekla, die war mit uns auf dem Corso Leopold am Stand vom BGE. Und dort habe ich sie kennengelernt. Und sie ist jung, wie das schon sagt, eine 11-Klass-Jahresarbeit. Sie ist, glaube ich, 19. Und ich fand das so toll, dass die Jugend sich da jetzt mit beschäftigt und da habe ich sie gefragt, ob sie nicht mit uns im Radio eine Sendung machen möchte. Aber jetzt haben wir sie, glaube ich, zugeschaltet. Hallo Thekla. Ja, richtig. Ah. Hallo. Schönen guten Abend, grüß dich. Okay. Hallo. Freut mich. Ja, schön. Also ich werde kurz was sagen zu deiner Arbeit, die umfasst nämlich 30 Seiten und die hast du über ein Jahr lang sozusagen zusammengetragen. Und die heißt die Idee des BGE, also des bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich werde ganz kurz einige Überschriften sagen, die du hast in dieser Arbeit. Eine ist Definition des BGE. Dann hast du dich mit der Entwicklung der Idee beschäftigt und die Umstände, aus denen die Idee entstand und die benötigte Grundeinstellung dafür. Dann haben wir noch den Passus mit den wichtigen Persönlichkeiten, auf den kommen wir noch, die was dazu gesagt haben. Und die Finanzierungspunkte werden auch genannt und die kommen dann auch noch dran. Du sagst was zur Machbarkeit und zur Machbarkeitspyramide und erläuterst noch die politische Durchsetzbarkeit. Und was auch nicht fehlt in deiner Arbeit, ist die Erörterung von den vielen Einwänden. Und einen, den du nennst, der heißt, dass es eben Ausnutzung dadurch der Freiheit geben könnte. Ja, und zu dieser Freiheitsfrage werden wir noch eben zum Schluss in dieser Sendung kommen. Aber jetzt gehen wir an den Anfang. Und meine erste Frage an dich, Thekla, ist, wie bist du zu diesem Thema deiner Jahresarbeit denn gekommen? Ja, also das hat sich ganz plötzlich ergeben. Ich hatte mich erstmal für das Thema Geld im Allgemeinen sehr interessiert und ich weiß gar nicht mehr genau, warum, was die Gründe waren. Ich hatte jetzt nicht besonders viel Geld oder besonders wenig, sondern das war einfach ein plötzlicher Einfall und ich fand es einfach interessant, wie das Thema Geld eben immer so als selbstverständlich genommen wird und wenig darüber offen gesprochen wird. Und dann dachte ich, ja, befasse ich mich doch mit den Funktionen und die Bedeutung in unserer Gesellschaft davon. Und genau, aber weil es eben ein sehr breites Thema ist, dachte ich, dass ich mich etwas spezialisieren sollte. Und dann hat mich mein Vater auf das Grundeinkommen gebracht. Und er hatte schon ein Buch von Götz Werner im Haus und hat es schon gelesen und wusste viel darüber. Und dann habe ich gesagt, ja, warum mache ich denn nicht darüber, weil es hat sehr viel mit Geld zu tun, aber es geht auch noch weiter und es ist sehr interessant. Also ich habe es mir durchgelesen und dachte, ja, das mache ich auf jeden Fall. Und war sehr begeistert von Anfang an, ja. Schön, das waren die Anfänge, woraus dann ein Jahr von dieser Arbeit der lange Weg entstanden ist. Und jetzt wird die Sabine aus den Anfängen aus einer Passage herauslesen. Ja, dabei geht es um die Definition des BGE. Zitat: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein universelles soziales Menschenrecht, welches durch das politische Gemeinwesen gewährleistet wird. Die vier Grundelemente lese ich jetzt auch noch vor, die da sind: Existenz und Teilhabesicherung, individueller Rechtsanspruch für alle Menschen, keine Bedürftigkeitsprüfung und kein Zwang zur Arbeit oder zu anderen Gegenleistungen. Daraus resultiert eigentlich auch meine Frage an dich: Wie siehst du denn deine Arbeit aus der momentanen Sicht, also nachdem du das abgeschlossen hast und irgendwie eine bestimmte Zeit ja auch vergangen ist? Ja, also seitdem hat sich schon einiges noch geändert. Da ein Jahr dann doch eine lange Zeit ist und man denkt im Nachhinein auch nochmal drüber nach und man beschäftigt sich auch weiterhin mit dem Thema und man kommt auch in neuen Kontakt mit neuen Leuten und man entwickelt sich auch selber weiter und bei mir kamen viele neue Fragen auf. Also die Grundaussagen in meiner Arbeit, die einfach sehr, ja, die aus meiner eigenen, sage ich mal, Intuition kamen und aber auch ich aufgefasst habe, so wie, dass es einfach ein Rechtsanspruch ist für alle Menschen und dass es eigentlich so etwas Grundlegendes ist, was eigentlich auch in unserem Grundgesetz steht, dass es für jeden da sein sollte und dass das erst unsere Freiheit ermöglicht, die wir einfach zu Recht verdienen. Sowas ist für mich noch immer einfach einleuchtend und das wird sich auch nicht verändern. Nur auf andere Teilaspekte sehe ich jetzt anders als am Anfang. Das heißt also, zum Beispiel die Entwicklung der Idee sehe ich jetzt sehr anders. Ich sehe, dass das mehr Zeit benötigen wird, als ich am Anfang dachte. Ich dachte vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht erlebe ich das noch mit oder sehr wahrscheinlich, weil es bewegt sich ja auch viel in der Schweiz zum Beispiel und in Finnland jetzt und da kann es doch ganz gut aussehen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass eine große Einführung, also auch in mehreren Ländern einige Zeit dauern wird und sicher nicht in meiner Generation. Und das ist, was mich was sich am stärksten verdeutlicht hat für mich, genau. Und ja, auch Sachen wie mit der Finanzierung sehe ich anders und etwas kritischer auf manchen Gebieten. Also ja. Ja, genau. Du hast jetzt schon sehr viele wesentliche Punkte angesprochen. Und was ich da ein bisschen herausgreifen möchte, ist, was sehr angeklungen hat, ist zum Beispiel die Kontakte, die du nach deiner Arbeit mit Erwachsenen im Außen so quasi gemacht hast. Ja, also nicht deine Umgebung, sondern Menschen, die du noch nicht kanntest. Zum Beispiel auf dem Corso Leopold, auf unserem BGE-Stand. Du hattest auch den Rechtsanspruch angesprochen. Wie haben denn für dich die Menschen eigentlich reagiert? Wie siehst du das heute? Ja, also ganz deutlich war, dass bei fremden Erwachsenen, dass sie das definitiv nicht als Rechtsanspruch sehen. Und das kommt gar nicht auf im Denken von uns, dass das ein Rechtsanspruch sein könnte und dass es eigentlich dazu beiträgt, dass wir ein gutes Leben führen können. Und dieses Leistungsverhältnis steht bei manchen Menschen sehr im Vordergrund und das ist beim Grundeinkommen eben verschoben und nicht so, wie wir es jetzt kennen. Und das hat mich auch persönlich immer sehr erschreckt, dass viele da einfach so negativ drauf angestoßen sind. Obwohl ich sagen muss, dass es sehr unterschiedlich war. Also es gab auch offene Leute, die sich interessiert haben oder die schon etwas davon gehört haben und die sich noch weiter informieren wollten. Und vor allem jüngere Leute kamen sehr positiv darauf zu und mit denen konnte man sich gut darüber unterhalten. Genau, aber es war sehr unterschiedlich. Manche liefen auch einfach strikt vorbei und ließen gar nichts merken oder wollten gar nichts davon wissen und ja, es war einfach sehr unterschiedlich. Aber vor allem die älteren Leute, die schon länger im Berufsleben stehen, die hatten sehr viel Kritik einzuwenden und wussten es immer besser und wollten ihre Weltanschauung da so reinmischen und das BGE passte da einfach gar nicht rein. Also diese Werte, die da einfach eine größere Rolle spielen, die verstehen sie nicht und sie haben ein oft sehr negatives Menschenbild. Also das war für mich sehr erschütternd, dass sie oft nicht in die Menschen glauben und immer so meinten, dass sich mehr das Negative in Menschen äußern würde, wenn sie alles hätten zum Leben. Und ja, das war schon sehr interessant. Das war eine gute Erfahrung auf jeden Fall. Aber etwas desillusioniert hat es mich auch, weil ich dann auch selber etwas kritischer wurde. Aber ich habe mich nicht ganz reinziehen lassen davon. Zumindest habe ich es versucht. Das ist doch mal sehr gut. Und deswegen haben wir dich nämlich auch heute hier in der Sendung, dass das auch mal alles zur Sprache kommt. Aber dich haben ja auch einige Zitate von berühmten Persönlichkeiten sehr unterstützt. Und ich glaube, Martin Luther King hat dich sehr fasziniert. Magst du uns was sagen dazu? Genau, ja. Ich habe sehr viele Persönlichkeiten genannt in meinem Werk, aber bei Martin Luther King fand ich es auffällig, weil er eben auch nicht eine Person ist, die vor vielen Jahrhunderten gelebt hatte, sondern auch, ja, auch relativ jünger, also je nachdem, wie man es betrachtet. Aber das fand ich sehr interessant, dass er halt auch auf ein garantiertes Einkommen sprach, wie er es nannte. Und das bekamen nur wenige mit. Also wir kennen ihn alle als Bürgerrechtler, der sich für die Bürgerrechte von der Schwarzen Amerika einsetzte. Aber dass er auch auf ein garantiertes Einkommen etwas zu sagen hatte und das sehr wichtig fand, das blieb weitgehend unbekannt. Und das fand ich sehr interessant, weil er es als Lösungsansatz für die Armut sah und das als ein direktes, einfaches Mittel darstellte, was sehr auf der Hand liegend ist, weil natürlich jeder, der ein festes Einkommen benutzt ohne Arbeit bekommt ohne Arbeit, der würde nicht mehr in der Armut stehen und es wäre für viel Gerechtigkeit einfach gesorgt. Und das ist so wichtig, weil sich dann erst das Gute, denke ich, im Menschen zeigen kann und eben das ganze Miteinander unterstützt. Und das hat er gesehen und das fand ich sehr schön. Und zum anderen war Martin Luther King einfach eine unglaublich mutige Persönlichkeit, die große Wünsche hatte und keine Angst hatte, keine Scheu hatte, die einfach nach vorne zu bringen und sie zu äußern. Und egal, was es für Hindernisse in seinen Weg stellen möge, dass er einfach an das geglaubt hat, was ihn überzeugt hat. Und das finde ich immer schön zu sehen bei Leuten. Und das sah ich bei ihm. Fand ich schön. Genau, vielen Dank, Thekla. Ich werde jetzt kurz noch auf Herrn Schiller eingehen, den du auch hier zitiert hast. Und ich sage einmal ganz kurz das Zitat. Das ist ja jetzt ein Herr aus dem 18. Jahrhundert. Das Zitat ist: Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und satt zu essen hat. Aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll. So, dann hast du noch mehrere Persönlichkeiten aufgeführt, die wunderbar in diesen Kontext passen. Und ich würde dich doch, ich glaube, du würdest dich freuen, den Einstein und den Herrn Beuys nochmal als Zitat uns vorzulesen. Ja, gerne. Mhm, danke. Also vom Einstein, der hatte gesagt, die Welt, die wir geschaffen haben, ist ein Resultat einer überlebten Denkweise. Die Probleme, die sich daraus ergeben, können nicht mit der gleichen Denkweise gelöst werden, durch die sie entstanden sind. Und von Beuys das Zitat war, auf Einkommen besteht ein Menschenrecht. Die Menschen haben bestimmte materiell zu erfüllende Bedürfnisse, Existenzminima auch darüber hinausgehendes. Und das steht ihnen zu, unabhängig von dem, was sie hervorbringen. Ja, danke schön, Thekla. Und nach der nun folgenden Musik werden wir das Beuys-Zitat nochmal aufgreifen. Und jetzt hören wir aber erst die Musik. Die Gruppe ist Sun Searcher und das Stück heißt Sun Searcher Funk. Ja, der Jingle passte jetzt super zu unserem Thema und ich lese jetzt nochmal ganz kurz das Zitat von Beuys vor. Auf Einkommen besteht ein Menschenrecht. Die Menschen haben bestimmte materiell zu erfüllende Bedürfnisse. Existenzminima, auch darüber hinausgehende. Und das steht ihnen zu, unabhängig von dem, was sie hervorbringen. Also wenn ich mir dieses Zitat jetzt so richtig zu Gemüte führe, dann sehe ich darin auch die Trennung von Arbeit und Einkommen. Also es ist nicht davon abhängig, dass der Mensch etwas braucht, um zu leben, um seine Bedürfnisse zu stillen, von dem, was er hervorbringt. Also da ist so eine Trennung von Arbeit und Einkommen, sehe ich da auch darin. Und das ist eben auch sehr wichtig, wenn das da wäre, weil es den Freiheitsgedanken, sage ich jetzt mal so, hineinschwingen lassen würde in das BGE. Und es ist ja so, dass ein Umdenken stattfinden muss. Das sagst du auch in deiner Arbeit. Also, dass es am wichtigsten ist, dieses Umdenken, auch in der Finanzierungsfrage. Ja, Thekla, jetzt komme ich noch zu einer weiteren Frage. Und zwar, wie siehst du das heute mit dem Finanzierungsgedanken in dem BGE? Also du hast schon bei unserem Treffen angedeutet, dass es nicht mehr so wichtig für dich ist, in erster Linie auf die Finanzierung zu schauen. Aber wie siehst du es jetzt? Ja, also zu den verschiedenen Finanzierungsmodellen und auch der Einkommensverteilung innerhalb der Finanzierung hat meine Sicht sich nicht sehr ausschlaggebend geändert. Also da gibt es die gleichen Möglichkeiten wie davor mit der Einkommensteuer, mit der Konsumsteuer oder mit der Alternative, die zwei Steuern kombiniert. Und die sind noch immer sinnvoll nach wie vor, aber wesentlich hat sich da bei mir nichts geändert, außer dass ich etwas mehr zur Einkommensbesteuerung tendiere, da es für mich selber mehr Sinn ergibt, wenn das zusätzlich erwerbte Einkommen besteuert wird, anstatt der lebensnotwendige Konsum, wie es bei der Konsumsteuer der Fall ist. Und sonst muss ich sagen, dass ich nach dieser langen Beschäftigung mit dem BGE und der Finanzierung und den vielen Fragen, die in dem Zusammenhang aufkamen, ist mir einfach sehr klar geworden, dass die ganze Idee in kleinen Schritten angegangen werden muss und dass zuallererst, als allerersten Punkt, unabhängig vom Grundeinkommen, ein ganzes Umdenken der Menschen stattfinden muss. Die Menschen müssen lernen, anders zu denken, als in anderen Mustern, als sie es jetzt tun, Sachen, die für uns heute feststehen, in Frage zu stellen und andere Sachen als selbstverständlich wiederum zu nehmen. Und dabei ist es dann also wichtig, dass man bei den Berechnungen für die Finanzierung eben keine Erfahrungen aus der Vergangenheit nimmt und keine Maßstäbe des jetzigen Systems benutzt, um das BGE also die Finanzierung dafür so zu berechnen, weil dann kommt man auf natürlich sehr, dann kommt man nicht auf einen grünen Zweig da. Dann stehen viele Fragen offen und wie macht man das und das, und das kommt einfach nicht zusammen. Ein System wie das jetzige mit dem BGE zu vergleichen ist schon mal sehr schwer, weil es eben so komplett anders ist. Und zudem braucht man die Finanzierungsmöglichkeiten nicht, um diese Denkweise zu verstehen. Viele wollen das gleich wissen und wollen das gleich geklärt haben, um die Idee zu verstehen, aber darum geht es nicht. Es geht in erster Linie darum, in dieses neue Denken reinzukommen und zu verstehen, was das bedingungslose Grundeinkommen eigentlich will. Und die Idee ist sehr klar zu unterscheiden in das, was sie als Ziel hat, was sie will, was sie erreichen will, weshalb sie entstanden ist, was der Anreiz war, der Menschen solch eine Idee zu entwickeln, und dem, was sie ausmacht, also dem garantierten Einkommen, dieser Betrag X, den jeder bekommt, bedingungslos. Das ist, was sie ausmacht, und der andere Teil ist das, was sie erreichen will. Und das sind zwei komplett verschiedene Ideen, und man sollte erst verstehen, warum diese Idee entstanden ist. Also diese ganze neue Denkweise, in die muss man erst reinkommen. Und später, wenn das passiert ist, wenn Leute diesen ersten Schritt vollbracht haben und in einem ja, sagen wir, fast anderem Bewusstsein sind über, über neue Wirtschaftsverhältnisse, dann erst kann geschaut werden, ja, wie geht man eine Finanzierung solch eines Systems im sinnvollsten an? Also, welche Lösung ist dann am sinnvollsten? Und dann wird man auch erst eine ideale Lösung finden können, weil man dann sich schon mal auf die Ebene geholfen hat, auf diese Idee schauen muss. Vorher erscheint einem vieles da nicht klar und undeutlich, und das geht auch erst, wenn man sich da reingedacht hat und eben auch eine gewisse Zeit vergangen ist, bis viele Leute diesen Schritt gemacht haben. So sehe ich das. Ja. Ja, sehr schön vorgetragen, finde ich gut, deine Gedanken dazu. Das sind auch eher die ich so habe. Dennoch ist es möglich, diese beiden Systeme so ein bisschen anzunähern. Zum Beispiel gibt es das, glaube ich, in diesem Unternehmen Mitte, dass man also ein Grundeinkommen bekommt, aber dennoch auch arbeitet und sozusagen dazu verdient. Also dass so die Systeme sich auch ein bisschen begegnen können. Also dass man sowohl in dem einen, dass man halt dafür das BGE, wo für einen gesorgt ist, und dann auch das andere, wo man dazu verdienen kann. Zumal da ja eigentlich schon wieder das noch nicht ganz umgekehrt ist, zu denken, weil da müsste man den Gehalt immer am Anfang vom Monat bekommen, ja, also nicht am Ende, weil man muss ja erst leben können, um auch irgendwie was schaffen zu können. Naja, interessant. Ja. Gut, jetzt sind wir bei der Sabine wieder. Sabine, du bist wieder dran. Dann machen wir doch mal eine Pause von der Finanzierung, Antje, würde ich doch sagen. Okay. Und wir reden doch einfach mal über Freiheit. Und was hat das im BGE oder was macht das mit uns, eine Freiheit mit dem Grundeinkommen, wenn es denn mal eingeführt ist? Ja, Thekla, da wollten wir dich jetzt auch ein bisschen dazu einladen noch, zu der Freiheitsfrage. Es ist ja auch so, dass, das ist schon so ein bisschen angeklungen, dass es wichtig ist eben, dass für das Einkommen gesorgt ist, um da auch irgendwie mehr so in eine Freude zu kommen, dadurch in eine Freiheit mehr vielleicht auch zu kommen und nicht so das Gefühl haben, man ist so ein bisschen versklavt in der Arbeitswelt. Das hat natürlich nicht jeder. Aber doch viele haben das, dass sie so ein bisschen versklavt sind in der Arbeitswelt. Und Thekla, bist du noch da? Ja, ja. Entschuldige. Okay. Also klar, der Freiheitsaspekt ist sehr groß in dem Thema. Und ich glaube, man sieht es auch richtig, die Idee, wenn man sie betrachtet als einen Ansporn für einen selber, um etwas zu tun, um seine meistgeschätzte Aktivität ausüben zu können. Und dann erst ist man frei, wenn man wirklich frei ist, um etwas zu tun und nicht befreit ist von irgendwelchen Umständen. Weil ganz befreit sind wir nie, weil wir sind immer verpflichtet, in irgendeiner Weise für lebensnotwendige Sachen zu sorgen, wir müssen uns versorgen und andere versorgen, und wir brauchen alles Mögliche, um leben zu können. Aber wenn wir zudem frei sind, um selbst aussuchen zu können, was wir am liebsten machen würden und in was für eine Art und Weise und genau und auch in welchem Tempo wir das machen wollen, also wenn das ganz frei uns zugestellt wird, dann haben wir eine große Freiheit, so wie wir sie noch nie kennengelernt haben. Und das wird natürlich eine ganz neue Erfahrung sein. Und solch ein Gedanke ist meistens für uns sehr unvorstellbar, weil wir sind von klein auf immer damit konfrontiert, mit irgendwelchen Pflichten, mit Schulpflicht erstmal, dann anderen Pflichten, und dann kommen schon die Pflichten der Arbeit bald auf uns zu, und da ist so eine Idee ganz, ganz abwegig, aber wenn man sich vorstellt, was das bewegen würde, ist das schon sehr beeindruckend, würde ich sagen. Und auf jeden Fall wert, sich da mehr Gedanken zu machen drüber. Ja, das ist richtig. Und das machen wir ja hier auch ganz oft in unserer Sendung, die wir ja nun auch schon eine ganze Weile auf diesem Sender haben dürfen. Und du hast jetzt ganz viel über Freiheit gesprochen und du hast auch einen Punkt angesprochen. Es geht um meine innere Freiheit. Die muss ich erlernen. Und du hast schon gesagt, wir leben im Grunde genommen unter Druck. Ja, hier ist der Zwang A, dann ist der Zwang B und so weiter. So geht's im ganzen Leben weiter. Und irgendwann, da bemerke ich das aber auch. Und dann kann ich versuchen, meine innere Freiheit zu erlernen. Da wird sich mein Leben auch ein bisschen umstülpen und ich fange dann auch an, neu zu denken. Und dann ist diese Möglichkeit, auch so eine, auch neue Visionen zu denken. Ich gehe jetzt hier ein bisschen weit und ich hole auch ein bisschen aus, aber vielleicht versteht das einer der Hörerinnen und Hörer, was ich jetzt hier meine und was du meinst, was du gerade gesagt hast. Du hast das nämlich extrem wunderbar formuliert für mich. Genau, die Antje hat was ganz Wunderbares gefunden und ich würde sie einfach mal, ja, das sagst du uns jetzt einfach, Antje, oder? Das sage ich gleich noch, ja. Es gibt ja immer zwei Argumente, die hauptsächlich sind beim BGE, bei dieser Idee. Das eine ist eben die Finanzierungsfrage, also die gleich kommt, ja, wie soll das finanziert werden? Und das andere ist eben, dann tut ja keiner mehr was. Und der Sascha Liebermann sagt in seiner These Freiheit statt Vollbeschäftigung, man könnte sagen Faulheit statt Freiheit. Was denkst du, was würde passieren im BGE wirklich mit der Faulheit, mit der Freiheit umzugehen, Thekla? Ja, ich denke, dass wenn die Menschen erstmal so weit sind, dass sie verstanden haben, worum es geht, und dann sieht es auf jeden Fall anders aus als jetzt. Ich denke, dass es auch gut möglich sein kann, dass viele Menschen erstmal in einen, ja, sagen wir, Faulheitszustand reinfallen, aber dort dann auch nicht für Ewigkeiten verweilen, weil kein Mensch ist auf Dauer glücklich, wenn er nichts tut und nur vor sich hin vegetiert und nichts Produktives macht. Weil jeder, der mal erfahren hat, etwas zu tun, was einen sehr glücklich macht, der weiß, dass es das Beste ist, was einem passieren kann. Und dass diese Arbeit dann einem als gar nicht mehr als richtige Arbeit erscheint, so wie wir es kennen, sondern einfach als eine Tätigkeit, die man immer weitermachen könnte, die man unabhängig von Lohn und betrachtet und wo es einem auch der Lohn nicht so im Vordergrund steht, sondern eher die Tätigkeit selber. Und darum geht es letztendlich. Und ich denke, wenn Leute dann lange genug Zeit hatten, sich zu besinnen und auszukurieren und oder eine arbeitslose Zeit durchmacht haben, werden sie vielleicht selber darauf kommen, dass sie etwas Sinnvolleres tun könnten und ja, und dann natürlich nach dem schauen, was ihnen am besten liegt, also was für mich eigentlich immer selbstverständlich ist, aber dass sie dann zumindest schauen, ja, was könnte ich machen, was nicht nur mir nützt, sondern auch anderen im besten Fall und was mir Spaß macht. Und genau. Das hört sich danach an, als wenn da die Möglichkeit bestünde, auch immer mehr zu sich selbst zu kommen und immer mehr sich zu fragen, ja, was möchte ich denn selber wirklich tun hier für die Menschen in der Welt und auch vielleicht das Bewusstsein, was andere für mich tun. Und ich habe neulich im Radio auf einem anderen Sender etwas ganz Interessantes gehört, nämlich, dass es jemanden gibt, der das jetzt mal neu denkt und sagt, es gibt eben doch die Möglichkeit zu einem freien Willen, also dass es keinen freien Willen gibt, das versucht er zu widerlegen. Und zwar, das ist der Professor Dr. Joachim Bauer. Und der ist Professor an der Freiburger Uniklinik. Also er ist deutscher Molekularbiologe, Neurobiologe und noch viele andere Dinge mehr. Und sein Buch lautet Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Und ich finde es sehr schön, wer sich mit dem Thema von freien Willen, gibt es den oder gibt es den nicht, beschäftigt, der sollte doch jetzt vielleicht mal auf diesen Dr. Professor Joachim Bauer hinschauen. Ja, eine überraschende Musik kam, zu der wir gar nicht sagen können, von wem die ist. Aber schön war's. Thekla, bist du noch da? Ja, ja, du bist noch da, okay. Also, ich würde dir jetzt gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar, wie hat sich denn jetzt dein Standpunkt außerdem noch verändert zum BGE? Gibt es da noch irgendwas Gutes? Ja, also zusätzliche Fragen kamen bei mir schon auf. Und zum einen sah ich es wirklich etwas als ernsteres Problem, wie es mit den unbeliebten Arbeiten aussieht. Ob eine fortgeschrittene Technik oder ein höherer Lohn als Ausgleich wirklich am effektivsten ist, um dieses Problem, sagen wir mal, ja, zu bewältigen. Und da steht für mich schon ein großes Fragezeichen, obwohl ich denke, dass sich mit der Zeit schon eine Lösung zeigen wird. Nur es ist eine sehr berechtigte Frage, genau wie die auch ist, ob wirklich genug Leute arbeiten würden weiterhin. Und ich habe schon gesagt, dass es bestimmt nicht so bleiben wird, dass manche Menschen vielleicht in einen Zustand verfallen, in dem sie dann weniger arbeiten, in eine Phase, aber das nicht so bleibt. Aber es könnte jedoch sein, dass es eine Zeit gibt, wenn auch begrenzt, in der halt weniger gearbeitet wird. Und wie überbrückt man dann solch einen Zeitraum und wie wird damit umgegangen? Das ist schon ein gutes Diskussionsthema. Mhm. Und es ist wohl immer so, dass das den Anschein hat, dass sich so vieles so grundlegend ändern würde, dass man immer gar nicht genau vorher weiß, was, wie man dann wo oder Frau wohin denkt. Also ja. Es ist an allen Ecken und Kanten schon so, dass die Menschen da anfangen, neu zu denken. Ja, und du hast ja diese Elfklassarbeit. Das ist ja so eine Arbeit, die dann sozusagen schulintern auch vorgeführt wird oder eben, ja, wie soll man das sagen? Du hast sie vorgelesen oder vorgetragen? Ja, ich habe eine Präsentation gehalten. Das mhm. heißt, ich habe nichts direkt vorgelesen, aber ich habe frei vorgetragen. Ich habe vor allem anhand eines Plakates habe ich mir so die Struktur aufgebaut und habe, ich denke, eine halbe Stunde lang einfach drüber erzählt. Ja, schön. Und wie haben deine Mitschüler und Schülerinnen darauf reagiert, auf dieses Thema? Wie sehr kam unterschiedlich. Es an, so? Mhm. Also die meisten waren sehr interessiert und neugierig auf jeden Fall, weil es etwas war, wovon sie noch nie gehört hatten und auch von den meisten anderen Themen der Jahresarbeiten sehr abwich. Und nur sehr wenige hatten schon davon gehört. Wenn, dann waren es Ältere aus dem letzten Jahrgang. Und ja, wenn, dann waren es auch die, die etwas kritisch waren und viel hinterfragt haben. Und genau. Und die Jüngeren, bei denen hatte ich den Eindruck, dass sie nicht recht wussten, wie sie es finden sollten. Und das auch, weil sie es nicht wirklich verstanden haben. Obwohl ich mir Mühe gegeben habe, es sehr gut zu erklären. Mhm. Jedoch in dem Alter von, sagen wir, 16 bis 17, so waren die meisten, also 15 bis 17, fehlt einem noch viel Hintergrundwissen erstmal zu unserer jetzigen Gesellschaft, unserem jetzigen Wirtschaftssystem, was erstmal sehr wichtig ist, um überhaupt dann eine Alternative wie diese eines BGEs zu verstehen. Und das ist mir sehr deutlich geworden. Genau, und die Älteren, die konnten gut mitdiskutieren, was sehr gut war, um die Präsentation etwas zu beleben. Mhm. Aber bei denen war es sehr deutlich, dass ihnen das Leistungsverhältnis sehr wichtig war. Also dieses Verhältnis von erst etwas leisten, arbeiten und dann seinen Lohn bekommen, das war für sie so wichtig. Also nicht nur selbstverständlich, sondern auch von moralischer Richtigkeit. Und andersrum wäre es einfach nicht vorstellbar. Und das ist dann natürlich schon ein großes Hindernis, wenn man das nicht versteht, dass es auch andersrum funktionieren könnte. Und das war ihnen sehr wichtig anscheinend. Und insgesamt habe auch einmal Plakate rausgegeben und dann durften sie selber Pro und Contra aufschreiben. Mhm. Und da kam dann auch raus, dass am Ende doch nicht viel mehr, aber ein paar mehr negative Punkte, also Nachteile, als positive gab. Und das war dann auch, ich habe nicht mit etwas Bestimmten gerechnet, aber das war schon, auch etwas aussagend, also dass sie eben nicht alles richtig verstanden hatten. Das war natürlich für so eine kleine Zeit auch fast unmöglich, aber viele schauen schon kritisch noch drauf. Mhm. Und wie ist das so unter deinen Bekannten? Also fühlst du dich auf weiter Flur allein oder wie ist das so unter den Jugendlichen? Also ich habe da nicht so den Einblick. Ich fühle mich sehr allein, muss ich sagen. Wenige beschäftigen mit sich mit Politik überhaupt, also ganz wenige oder interessieren sich dafür. Also das ist schon erschreckend, wie selbstverständlich alles so hingenommen wird, ohne mal zu denken, was kann ich eigentlich selber bewegen und warum muss alles so sein, wie es ist? Das wird nicht mal so hinterfragt, weil es wird einfach alles so hingenommen und das ist schon sehr auffällig. Also ich kenne echt nur ganz, ganz wenige. Also wenn, dann muss man die schon fast suchen, um die zu finden. Also es gibt bestimmt Leute, aber in meiner Schule selber, in meinem Umkreis, kenne ich vielleicht eine Person, die schon mehr in die Richtung geht oder sich interessiert zumindest. Aber sonst ist es sehr erschreckend wenig und ich glaube auf jeden Fall weniger als früher. Und da müsste sich schon was ändern. Ja, genau. Und ich glaube, du gibst ein ganz gutes Abbild unserer Gesellschaft. Und magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze den Zuhörern geben, was als Empfehlung? Als Empfehlung kann ich nur mitgeben, dass was ich jetzt so oft betont habe, dieses neue Denken, dass es so unglaublich wichtig ist, dass man lernt, selbstständig zu denken und die Probleme und Schuld nicht immer nur auf andere zu schieben oder auf die Regierung, sondern viel bei sich selber zu suchen und viel bei sich selber zu verbessern. Und damit geht einfach einher, dass man neu denkt, dass man selbstständig denkt und dass man sich der Freiheit, die wir haben in unserem Denken, weil die ist enorm, wir haben keine Grenzen in unserem Denken und da sind wir immer frei und wir sind immer dazu es ermöglicht uns einfach alle möglichen Formen zu Gedankensmuster zu durchforschen und einfach, dass man diese Freiheit benutzt und einfach lernt, selbstständig zu denken und Sachen zu hinterfragen, die sonst für einen immer unverrückbar scheinen und oder Neues hin selbstständig hin, also für selbstverständlich hinzunehmen. Mhm. Das ist sehr wichtig. Und Götz Werner hat es auch selber schon mal gesagt, dass das größte Problem in unserer Gesellschaft ist dieses erstarrte Denken, was sich einfach überall deutlich macht. Und daraus resultieren einfach ganz viele andere Probleme. Und da ist das ist ja die erste Möglichkeit, an der wir selber etwas ändern können. Ja, sehr schön. Also das ist sehr hoffnungsvoll, das von so einem jungen Menschen zu hören. Ich fand deine Ausführungen jetzt auch wirklich sehr gut und sehr tief, was du jetzt gesagt hast. Jetzt sind wir so ziemlich am Ende der Sendung. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Thekla, dass du mitgemacht hast in unserer Sendung. Sehr gerne. War mir eine Freude. Ja, schön. Und wir würden dich jetzt dann verabschieden und noch den Abspann machen. Ja, ich sage dir auch ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war ganz große Klasse. Eine Jugendliche bei uns endlich mal im Sender. Und jetzt sage ich dir Tschüss und unsere Technik wird ein wenig Jingle spielen. Tschüss. Ja, wir kommen jetzt zu den Tipps, Hinweisen und Terminen und unterlegt wird das Ganze mit der folgenden Musik. Ich sage euch mal den Interpreten, Ayvissa Salinas. Der Titel heißt Tell Me When. Sehr schön. Es wurde in der Sendung genannt, das Unternehmen Mitte. Dieses Unternehmen Mitte sitzt in der Schweiz, in Basel, und darüber haben Sie ganz bestimmt schon sehr viel gehört. Sie können sie im Internet finden unter grundeinkommen.ch. So, in unserer Gruppe geht es weiter mit dem 61. BGE-Café, das am Samstag, den 1. August stattfinden wird. Wie immer von 13 bis 15 Uhr im Rubin Phoenix in der Müllerstraße 46 in der Nähe des Sendlinger Torplatzes. Unsere Arbeitsgruppe Paradigmenwandel trifft sich am Mittwoch, den 5. August, auch wie immer zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr in der Nikolaistraße 17. Dann haben wir noch unsere Jugendlichen mit der BGI4U am Donnerstag, den 20. August im Eine Welthaus von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Wie üblich im zweiten Stock, und der Raum hängt wie immer im Aushang. Weitere Informationen und Hinweise sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage, die da heißt www.grundeinkommen-münchen.de. So. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kultur Impuls Grundeinkommen auf LoRa München. Die Redaktion hatten heute Antje Buse und Sabine Heisner. Juhu, das war jetzt ein bisschen laut. I'm sorry. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nelly Böhm und Felix Jakowitz in der Technik. Und wir hatten heute ein sehr heißes Verhältnis, weil draußen ist es heiß, hier ist es heiß. Und ja, das war ganz wunderbar mit der extra Musik. Vielen herzlichen Dank. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, können Sie Ihre Anregungen geben auf der E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Diese Sendung können Sie hören auf LoRa am kommenden Mittwoch, den 29. Juli, vormittags von 9 bis 10 auf DAB+. Unser nächster Termin wird sein der 26.08.2015. Thema unbekannt. Ja, vielleicht Sommerpause? Nein, wir machen schon ein Thema. Wir machen ein Thema. Oder wer macht ein Thema? Ihr, wir? So, die nächste Sendung hier um 20 Uhr, die werde ich jetzt einfach mal ankündigen, ist die Sendung des Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung. Sie nennen sich in Abkürzung ISW.